Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Als völlig größenwahnsinnig beurteilen Kritiker die Idee. Aber trotzdem wird sie gebaut. Die transsibirische Eisenbahn. Im späten Zarenreich unter großen Opfern. Bald wird Sibirien sowas wie Russlands Wilder Westen. So versank gewissermaßen die europäische Welt hinter uns. Und es gab keine Mittel und Wege, die Verbindung mit ihr wiederherzustellen. Aber eine ganz neue und kaum geahnte Welt stieg dafür vor uns auf und sprach in beredter Weise mit lebhaften Bildern zu unseren Sinnen. Die Eisenbahn brachte durch den unendlich langen Einschnitt, den sie in den asiatischen Kontinent macht, überall neues Leben hervor. Sie ist eine Bahn wie keine andere, die transsibirische Eisenbahn, von der der deutsche Journalist Eugen Zabel schwärmt, ist längst ein Mythos. Über 100 Jahre später fasziniert sie immer noch Reisende und Russland-Fans. Nicht nur für Eisenbahnromantiker ist es ein Traum, einmal die große Reise von Moskau nach Wladiwostok antreten. Über 9000 Kilometer Schienen, während am Fenster eine endlose Schneelandschaft vorbeizieht, die Eisenbahn sanft rattert und es in den Gängen nach russischem Tee riecht. Das Zarenreich im 19. Jahrhundert. Alexander III. Herrscht über ein riesiges Imperium, von St. Petersburg im Westen bis zur Pazifikküste im Osten. Doch der Zar hat ein Problem. In den entfernten Gebieten kann er seine Herrschaft schlecht durchsetzen. Der Handel mit Sibirien wird erschwert durch schlammige Straßen und unpassierbare Gebiete. Daher geistert jahrzehntelang eine Idee durch die russischen Ministerien. Ein stählernes Band soll Russland wie einen Gürtel zusammenhalten. Die transsibirische Eisenbahn. Es wird die längste Eisenbahnstrecke der Welt werden, ein Viertel des gesamten Erdumfangs. Der Historiker Professor Benjamin Schenk hat ein Buch darüber geschrieben, Russlands Fahrt in die Moderne. Das war ein Zeitalter, wo man weltweit daran dachte, große Distanzen mit Hilfe dieser modernen Infrastruktur zu erschließen. Also es war auch die Zeit der großen Verkehrsprojekte auf dem amerikanischen Kontinent. Es war auch die Zeit, wo man den Suezkanal baute und wo Jules Verne sein Buch schrieb in 80 Tagen um die Welt und wo man davon träumte, dass man eben mit Hilfe dieses modernen Verkehrsmittels nun Raum und Zeit besiegen könne. Der Mann, der für diesen Traum kämpft, heißt Sergei Witte. Sein Herz schlägt für die Schienen. Der Manager berät den Zaren bei Eisenbahnprojekten, wird Verkehrs- und später Finanzminister. Er will das Zarenreich moderner machen. In seinem Buch »Die Memoiren des Grafen Witte« von 1921 beschreibt er, welch großen Stellenwert die Eisenbahn für ihn und den Zaren hat. Die Idee, das europäische Russland mit Wladiwostok zu verbinden, war einer der größten Träume von Alexander III. In meiner Funktion setzte ich mich hartnäckig für die Notwendigkeit ein, die große sibirische Bahn zu bauen. So sehr die früheren Minister den Plan abwendeten, so wollte ich ihn durchführen, erinnere ich mich an mein Versprechen an den Kaiser. Als Finanzminister war ich in einer besonders guten Position dafür. Denn was man für den Bau der Bahn am meisten brauchte, war Geld. Was die Eisenbahn angeht, hinkt Russland hinterher. Mit Neid blicken viele in die USA und nach Kanada. Dort schnaufen und rattern schon Züge quer über den Kontinent. Nun soll auch Russland mit einem großen Kraftakt in der Moderne ankommen. Doch wie jedes Großprojekt hat die transsibirische Eisenbahn ihre Feinde. Bevor sie gebaut wird, wird um sie gestritten, über 30 Jahre lang. Zu teuer, sagen die Kritiker, größenwahnsinnig, ein Projekt, das sich nie lohnen wird. Und dann ausgerechnet Sibirien, das Reich der Kälte, groß, wild und unwegsam. Sibirien war für Russen, aber auch für Menschen in Westeuropa ein Land, was sehr, sehr weit weg war, was ein nicht sehr weit ausgebildetes System von Wegen, von Straßen hatte und was wirklich schwer zugänglich war. Und ein Grund, warum man zum Beispiel Sibirien dann als einen Ort der Verbannung und auch des Gefängniswesens genutzt hat, war, dass man eben aus Sibirien nicht nur schlecht hinkam, sondern auch schlecht wieder wegkam. Das heißt, es war ein Ort, der auch im Volksmund als das größte Gefängnis der Welt galt. In diesem Gefängnis gibt es Land im Überfluss. Manche versprechen sich davon reiche Gewinne im Ackerbau und in der Viehwirtschaft. Doch die Produkte zu transportieren ist schwierig. Man fährt die Ware mit Schlitten über zugefrorene Wege, unbefestigte Straßen werden schnell mal zu gefährlichen Schlammlöchern. Besonders schlimm ist es im Frühjahr und Herbst. Im Russischen gibt es sogar ein eigenes Wort für diese Zeit der Wegelosigkeit, Rasputiza. Die Transsib soll ein kleines Wirtschaftswunder in Gang setzen. Und die Regierung hofft, sich damit auch militärisch besser aufzustellen. Schließlich spricht Alexander III. Im Jahr 1890 ein Machtwort für die Transsib. Es ist Zeit, allerhöchste Zeit. Im Mai 1891 tut Alexanders Sohn, der spätere Zar Nikolaus II., den ersten Spatenstich. Und zwar im Pazifikhafen Wladiwostok. Das heißt übersetzt, beherrsche den Osten. An gleich 5 Stellen gleichzeitig beginnen die Bauarbeiten. Doch die Verantwortlichen haben sich bei der Planung verschätzt. Die Eisenbahn kostet weit mehr als erwartet. Der russische Staat soll das Projekt finanzieren, doch der sitzt auf dem Trockenen. Also müssen Kredite aus dem Ausland her, und zwar schnell. Wie begeistert man Investoren und Touristen? Die Verantwortlichen setzen auf die Pariser Weltausstellung. Während in Sibirien die Schienen verlegt werden, läuft die Werbetrommel in der französischen Hauptstadt heiß. Die Weltöffentlichkeit soll Sibirien als Zukunftsprojekt kennenlernen. Man kooperierte mit der Internationalen Schlafwagengesellschaft und stellte in einen dieser Pavillons auf der Pariser Weltausstellung Waggons der Luxusklasse. Und die Besucher der Weltausstellung konnten nun diesen Waggon besuchen und konnten dort Platz nehmen. Sie konnten dort Tee trinken. Und während sie dort saßen, ungefähr eine Stunde, wurde an den Fenstern dieses Zuges ein gewaltiges Landschaftspanorama vorbeigezogen. Und dieses Landschaftspanorama sollte den Menschen, die in diesem Zug sitzen, die Illusion erwecken, dass sie sich im Zug befinden und gerade durch Sibirien fuhren. Und als sie dann nach einer Stunde diesen Zug wieder verließen, wurden sie empfangen von Personal auf dem Bahnsteig, was nun chinesische Trachten trug, um dann eben diese Illusion perfekt zu machen, als hätte man in dieser Stunde im Kopf diese Distanz zwischen Moskau und Peking in diesem Zug der Luxusklasse zurückgelegt. Es ist ein genialer Marketing-Coup. Sibirien, das ist auf einmal nicht mehr dieses verschnarchte Hinterland mit seinen öden Landschaften und gefährlichen Sträflingen. Sibirien, das ist die Zukunft. Im Westen überschlägt man sich vor Begeisterung. In Paris werden Luxusreiseführer unter den Journalisten verteilt, auf Englisch, auf Französisch, auf Deutsch. Schon bald kaufen sich Reisende die ersten Zugtickets. Denn auch wenn sich der Bau noch bis 1916 hinzieht, ab 1903 können die Touristen schon lange Teilstrecken zurücklegen. Wenn man sich jetzt die westlichen Berichte anschaut, und wir haben vor allem westliche Reiseberichte, weil in Russland wurde darüber viel weniger geschrieben und viel weniger diskutiert, dann ist es tatsächlich dieser Traum, den wir auch bei Jules Verne finden. Also diese moderne Technik, die uns eben hilft, Raum und Zeit zu erobern. Und auch die Faszination, dass dieses Russland, was ja doch lange Zeit als ein eigentlich unterentwickeltes Land galt, dass Russland die Ressourcen aufbringt und das Know-how aufbringt, um dieses gewaltige Verkehrsprojekt zu realisieren. Auf der Strecke sind auch Luxuszüge der belgischen Firma Compagnie Internationale des Wagons Lits unterwegs. Sie bieten alle Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hotels. An Bord gibt es ein Klavier, eine kleine Bibliothek, in manchen Wägen sogar einen Raum mit Fitnessgeräten für die müde gesessenen Beine. Im Speisewagen bringt einem das Personal im Frack und weißen Handschuhen ein mehrgängiges Menü. Auf der langen Reise haben die Touristen genug Zeit, um ihre Gedanken festzuhalten. Der Engländer Harry de Wint beschreibt 1901 seine Fahrt mit der Transsib in seinem Buch From Paris to New York by Land. Er ist erstaunt darüber, dass Sibirien ganz anders ist als angenommen. Klimatisch ist die Reise wunderbar in der Winterzeit. Dann zeigt sich Sibirien von seiner besten Seite. Nicht das Sibirien des englischen Dramatikers mit heulenden Schneestürmen, angeketteten Verurteilten, Wölfen und Peitschen, sondern ein lächelndes Land voller Versprechen und Fülle, sogar unter den endlosen Schneedecken. Die Landschaft ist natürlich öde, aber an den meisten Tagen ist der Himmel blau und wolkenlos und es scheint eine strahlende Sonne, die man so oft vergeblich an der Riviera sucht. Die transsibirische Eisenbahn beschreibt der Wind als fahrenden Luxuspalast. Abends versammelt man sich ums Klavier und die Stunden vergehen schnell, wenn man den russischen Frauen beim Singen und Spielen zuhört, Glinka und Tschaikowski. In From Paris to New York by Land beschreibt der Wind aber auch, dass es in der Transsib oft langweilig ist und wie das auf die Stimmung drücken kann. Alles ist sehr traurig und deprimierend. Vor allem, wenn man gerade frisch aus Europa kommt. Der Zug hat einen Vorteil. Er rattert und knattert nicht, während er sich wie ein stilles Gespenst durch die desolaten Steppen stiehlt. Als Heilmittel gegen Schlaflosigkeit wäre er unschätzbar. Und wir schlafen viel. Das war natürlich kein ICE und es war auch kein TGV. Das waren sehr langsame Geschwindigkeiten, die die Passagiere dort erlebten. Es ist auch sehr abhängig von den Zügen. Also die Züge der höheren Klasse, die fuhren dann vielleicht maximal 80 Stundenkilometer. Aber die meisten Züge waren noch viel langsamer unterwegs, weil auch die Gleise und das Gleisbett gar keine höhere Geschwindigkeit zugelassen haben. Also man zuckelte relativ gemütlich durch die Landschaft. Mit den Reisenden ändert sich auch das Sibirienbild. In Russland hat sich langsam eben dieses Bild von Sibirien als das Reich der Kälte und als das größte Gefängnis der Welt, hat sich verändert und wurde ersetzt durch ein Bild von Sibirien, was vergleichbar ist mit dem Wilden Westen in Amerika. Also das war dann Russlands Wilder Osten. Das heißt, man träumte davon, dass dieses Sibirien, was ja so dünn besiedelt ist und was wie ein weißes Blatt Papier darlegt, dass es also ein Raum ist, wo ganz neue große Projekte zu realisieren sind. Und man darauf hoffte, dass Sibirien wirklich so dieses russische Zukunftsland wird. Doch für diesen Traum vom Zukunftsland müssen viele hart anpacken. Zum Höhepunkt des Baus 1895-96 arbeiten 80.000 Männer gleichzeitig an der Transsib. Beim Bau der Eisenbahn seien so viele Arbeiter gestorben, schreiben sowjetische Historiker, dass die Schienen geradezu auf Knochen verlegt seien. Das ist wohl übertrieben und sollte vor allem das Zarenreich in ein schlechtes Licht rücken. Doch ein raues Leben war es allemal. Die Arbeiter leben in Erdhütten, viele sterben an Krankheiten und Erschöpfung. Die Arbeiter spielten eigentlich kaum eine Rolle. Das ist aber auch relativ typisch für diese großen Infrastrukturprojekte, dass man oft die Ingenieure der Eisenbahnbrücken feierte und die Administratoren, die verantwortlich waren, diese Entscheidungen zu treffen. Aber über die Menschen, die wirklich die Arbeit gemacht haben, diese Bahn zu bauen, über die hat man sehr wenig gesprochen. Auf den Baustellen trifft man auf italienische Steinmetze, russische Bauern, Chinesen und Mongolen und Sträflinge. 20.000 Gefangene arbeiten auf den Baustellen. Der Reisende Sir Henry Norman behauptet, zivilisierte Menschen trügen in der Gegend einen Revolver und vorsichtige sogar zwei. Doch das ist nicht die einzige Gefahr. Es gab Unfälle, das hatte auch damit zu tun, weil die Devise war, so schnell und so billig wie möglich diese Bahn zu bauen. Das heißt, man baute einspurig, das war eine einspurige Bahnlinie an vielen Strecken und man baute mit sehr leichtem Material. Und das führte natürlich zwangsläufig dazu, dass die Bahn nicht so sicher war wie Bahnlinien, die solider konstruiert waren. Für eine Baustelle hätte man sich kaum schwierigere Bedingungen aussuchen können. Tauende Permafrostböden, meterhohe Hochwasser, Erdrutsche und Temperaturen bis minus 50 Grad. Der Baikalsee ist eine besondere Herausforderung. Bis die Schienen entlang des Ufers so weit sind, transportiert man die Passagiere im Winter mit Pferdeschlitten übers Eis. Weil man beim Bau an Material spart, ereignen sich häufig Unfälle. Wenn die Züge wegen der Unfallgefahr langsamer fahren, dauert die Fahrt von Moskau nach Wladiwostok statt einer Woche schon mal einen Monat. Nicht alle Reisenden fahren mit den Luxuszügen der Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Die meisten Passagiere nutzen die einfachen Züge der russischen Staatsbahn. So auch die etwa 3 Millionen Menschen, die mit Hilfe der transsibirischen Eisenbahn umgesiedelt werden. Es sind bäuerliche Kolonisten aus der Ukraine, Weißrussland oder dem Westen der russischen Gouvernements. Der Reisende Richard Penrose beschreibt 1901 in »The Last Stand of the Old Siberia« die Ausmaße dieser Migration. Die Zahl der Auswanderer steigt rapide. Alle Züge und Boote sind überfüllt. Und entlang der Flüsse sieht man viele Emigranten, die auf Flößen ihrem neuen Heim entgegentreiben. Mit Familien, Pferden, Schweinen und ihrem ganzen Hausrat. Die Armut treibt die Auswanderer nach Sibirien. Sie erhoffen sich eine bessere Zukunft und eine neue Heimat. Nur gehört diese Heimat schon jemandem, der angestammten, nomadischen Bevölkerung, die oft vertrieben wird. Es ging natürlich darum, diesen Raum, der als wild, als barbarisch, als unzivilisiert beschrieben wurde, den zu erschließen. Den zu erschließen mit bäuerlichen Kolonisten aus dem westlichen Teilen des Zarenreiches. Und diese bäuerlichen Kolonisten stellte man sich vor als Kulturbringer, ne, die also quasi die europäische Zivilisation nun in diese asiatischen Gebiete brachten. Aber man nahm natürlich auch die Urbevölkerung dort wahr. Und die waren aber im russischen Diskurs eigentlich ähnlich wie die Indianer in Amerika, galten als wild, galten als unzivilisiert, und die hoffte man eben auch mit Hilfe dieser modernen Technik und auch der ganzen Infrastruktur, die diese Technik auch bringt, auf ein höheres Zivilisationsniveau zu bringen, im Duktus der damaligen Zeit. Der ganz große Handelsboom, den man sich von der Transsib verspricht, tritt nicht ein. Doch viele profitieren vom Handel. Besonders landwirtschaftliche Produkte laufen gut. Die Butter aus Sibirien ist legendär. Sie wird mit speziellen Kühlwaggons auf die europäischen Großmärkte gebracht, darunter London. Mit der Eisenbahn kommt für viele Städte der Aufschwung. Einige werden ganz neu gegründet, zum Beispiel das heutige Novosibirsk, das an der Kreuzung der Bahnlinie mit dem Fluss Ob liegt. Das war erstmal eine Eisenbahnsiedlung, die aus wenigen Baracken bestand. Also 1891 begann man ja mit dem Bau. Und diese Stadt hatte 1900 bereits 18.000 Einwohner. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich von einem Städteboom in Sibirien. Und es zog sich eigentlich entlang der Bahnlinie bis nach Wladiwostok fort, der vergleichbar ist mit der Urbanisierung und mit dem Explodieren der Städte auf dem nordamerikanischen Kontinent in der gleichen Zeit. Also da erleben wir eben ähnliche Prozesse, wie Städte aus dem Boden schießen, wie Pilze. Und das ist natürlich im Wesentlichen dem Bau der transsibirischen Eisenbahn zu verdanken. Aus halb vergessenen Orten werden über Nacht blühende Handelszentren. In vielen sibirischen Städten gibt es Zeitungen, Büchereien, Kinos, Schulen, Hospitäler und Museen. Doch die Transsib schafft nicht nur Gewinner. Manche bekommen von der Eisenbahn wenig mit. Die Verlierer? Weit weg von den Bahnlinien, versinken langsam in der Bedeutungslosigkeit. Das schönste Bild davon hat eigentlich Tschechow geschaffen mit seinem Kirschgarten, wo man also dieses Bild hat von dieser Datscha des alten Russland, die weit, weit weg liegt von einer Eisenbahnlinie. Und man hört nur in der Ferne den Klang der Lokomotive. Und damit hat Tschechow eben deutlich gemacht, dass dort, wo die Zukunft und das Leben und die Dynamik ist, das ist da, wo die Eisenbahn ist. Und in der russischen Provinz, dort hat die Eisenbahn nicht hingefunden. Und das ist der Ort, wo das Leben langsam stillsteht. Die transsibirische Eisenbahn soll nicht nur die Wirtschaft ankurbeln, sie soll sich auch militärisch lohnen und Gebiete im fernen Osten sichern. Doch der Plan geht nicht auf. Ein Teil der Eisenbahn führt über chinesisches Territorium bis zum Gelben Meer, ein Gebiet, auf das die Japaner ein Auge geworfen haben. Die Japaner haben das mit großem Argwohn gesehen, dass sich die Russen dort ausbreiten in der Region. Und ein wesentlicher Anlass auch dieses Krieges, der dann ausbrach, also Japan überfiel ja dann Russland, ein wesentlicher Anlass war eben der Bau dieser Bahnlinie. Das heißt, man hatte eigentlich die Bahn gebaut, um diese Gebiete sicherer zu machen. Und letztendlich war aber dann der Bau der Bahn der Anlass für diesen Krieg, der für Russland fatale Folgen hatte. 1905 verliert Russland den Krieg gegen Japan. Und noch ein Kalkül geht nicht auf. Die Eisenbahn soll die Herrschaft des Zaren stärken. Doch mit der Transsib transportiert man auch umstürzlerische Flugblätter. Viele Eisenbahnarbeiter werden Revolutionäre. Sie rufen 1905 an vielen Orten in Sibirien unabhängige Republiken aus. 1917 dann die Revolution. Der letzte Zar, Nikolaus II., wird ein Jahr später von den Bolschewiki erschossen. Die Revolutionswirren wirken sich auch auf die Bahn aus. Zunächst brach der Zustrom von westlichen Touristen natürlich auf der Bahnlinie komplett ein und die Bahn diente erstmal ganz anderen Zielen. Sie diente zum Beispiel auch dem Ziel, dass die Menschen, die aus Russland flohen, also gerade die Menschen der alten Elite, dass sie dann zum Teil eben auf der transsibirischen Eisenbahn bis nach Wladiwostok fuhren oder dann weiter nach Shanghai, also dann, um von dort dann ins Ausland zu kommen und sich vor den Bolschewiki zu retten. Und es dauerte dann doch einige Zeit, bis man die transsibirische Eisenbahn wieder in einen zivilen Zustand versetzte. Heute hat die russische Regierung die transsibirische Eisenbahn wiederentdeckt oder zumindest einen Gedanken, der an sie erinnert. Russland wirbt für die neue Seidenstraße, eine Handelsstraße zwischen Asien und Europa, eine Schienenverbindung über Russland. Der Plan ist, die Schiffsroute, die ja heute die wesentliche Route ist für den Warenverkehr zwischen China und Europa, diese Schiffsroute vielleicht zu ergänzen oder vielleicht sogar zu überholen mit einer Landverbindungsroute, die natürlich viel, viel schneller ist als der Schiffstransport. Und der Traum ist, dass man eben ökonomisch auch von diesem Transithandel profitiert zwischen China und Europa. Doch das ist wirtschaftlich gedacht. Den Mythos Transsib können viele Russen nicht verstehen. Warum Menschen davon träumen, einmal mit der Transsib zu fahren, ist ihnen oft ein Rätsel. Professor Benjamin Schenk. Wenn ich das meinen russischen Freunden erzähle, dann schütteln die meistens den Kopf und sagen, nimm doch das Flugzeug, damit bist du schneller. Also diese Faszination für die Bahn ist eine ungleich geteilte Faszination. Und ich glaube, dass es immer noch eigentlich mit der Geschichte von der Weltausstellung von Paris zu tun hat. Also dieses Bild, was damals der westlichen Öffentlichkeit vermittelt wurde, dass es ein Bahnprojekt gibt, was den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, was Russland sehr stark an Europa anbindet und was einem ermöglicht, ohne den Zug zu verlassen, eben diese an die 9000 Kilometer zurückzulegen, das übt auf viele Menschen immer noch eine sehr, sehr große Faszination aus. Elsbeth Breuer über die transsibirische Eisenbahn, einen Mythos auf Schienen. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Geschichte. Regie führte Susi Weichselbaumer. In der Technik war Susanne Herzig. Es sprachen Rainer Buck und Herbert Schäfer. Redaktion hatte Thomas Morawetz.